أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مذل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أستك الحديث كتاب الله، وخيرا هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، وبعد. Das Thema, worüber wir heute inshallah sprechen, ist ein Thema, wo die meisten Muslime denken, dass sie das alles schon wissen und deswegen es so stark vernachlässigen. Wenn wir heute darüber sprechen, wie einer ein Muslim wird, wie einer in den Islam tritt, dann das Traurigste, was man feststellt, ist, dass einige Muslime diese Frage nicht beantworten können. Seien es Kinder oder Erwachsene, das haben wir selber gesehen, und dass sie auch den Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir nicht erklären können. Und wenn wir jetzt, wir haben jetzt einige Vorträge, die Adnan gehalten hat über Wudu, über Salah, die Bedingungen, Voraussetzungen vom Wudu, Voraussetzungen vom Salah, und dass es wichtig ist, und wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, die Bedingungen nicht erfüllt, so ist das Wudu ungültig, und wenn der Wudu ungültig ist, ist das Salah ungültig, und die Voraussetzungen, Bedingungen vom Salah, und wer die Voraussetzungen, Bedingungen, die Arkan, die Säulen des Salah nicht erfüllt, dessen Gebet ist ungültig. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist mit denen, die unwissend über diese Sache sind? So gibt es mehrere Gruppierungen, wo wir sagen können, dass es unter Umständen durchaus nachzuvollziehen ist, dass bestimmte Leute, wenn sie das Wissen nicht haben, entschuldigt sind und dass diese Tat ihnen nicht als schlechte Tat aufgeschrieben wird. Wenn sie zum Beispiel kein Wudu haben, dann beten sie natürlich ohne Wudu und dann ist das Gebet auch ungültig. Aber es kann unter Umständen sein, dass die Unwissenheit ein Entschuldigungsgrund ist, dass sie dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber das muss man auch wieder splitten, und zwar in der Hinsicht, dass man schaut, ist derjenige, der dieses Wissen nicht hat, obwohl es ein Wissen ist, was man sich aneignen muss, ist derjenige in der Lage gewesen, sich das Wissen anzueignen oder nicht? Und wenn er in der Lage gewesen ist und sich absichtlich nicht darum gekümmert hat und sich lieber darum gekümmert hat, dass er seine Hobbys nacheifert, egal was es ist, oder die Interessen, die jeder Mensch hat, nacheifert, oder ob das jetzt schulische oder berufliche Sachen sind, wo man sich auch Wissen darüber aneignen muss, wenn man das nicht hat, dass man dann diese Schule oder die Arbeit oder Studium nicht vernünftig absolvieren kann, dann ist es ganz klar, dass derjenige, der sich Zeit für diese Sachen genommen hat, die zweitrangig sind, die nicht so wichtig sind, die mit dem Dien zu tun und mit der Akhira zu tun haben, so kann der ohne Zweifel nicht entschuldigt sein, wenn er die Möglichkeit hatte, an dieses Wissen heranzukommen. Und heutzutage leben wir in einem Zeitalter, wo alles globalisiert ist, wo wir nur einen Knopf drücken müssen und dann brauchen wir nur den Suchbegriff bei Google eingeben und dann kriegen wir schon alles raus. Dann kommt natürlich wieder die Sache, ob das Wissen, was dort gezeigt wird, das richtige Wissen ist oder nicht. Aber es geht jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt hundertprozentig authentisch ist, was dort nachgeforscht worden ist. Es kann dann wieder, wie ich gerade gesagt habe, unter Umständen sein, es gibt verschiedene Gruppen, dass derjenige, der sich Wissen angeeignet hat, aber falsches Wissen sich angeeignet hat, dass der eventuell entschuldigt ist, dass er sich das falsche Wissen angeeignet hat, weil er keinen Zugang zu den richtigen Quellen hatte. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Wir wissen, dass die Säulen des Islam 5 sind. Und die erste Säule ist die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Und man sagt auch dazu Kalimat al-Tawhid. Und der Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, der wurde danach gefragt, nach der Shahada. Und es gibt auch viele kleine Aufsätze über die Bedingung von La ilaha illallah. Aber diesmal, das ist jetzt nicht über die Bedingung von La ilaha illallah, sondern das ist allgemein über die Shahada. Wie der Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab darüber Antwort gegeben hat. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, wenn ich das jetzt gleich inshallah vorlese, muss man sich vergegenwärtigen, dass er diese Antwort vor, wann ist der Sheikh gestorben? 1200, will aber nach christlicher Zeit rechnen. Wir leben jetzt im 2012. Das heißt, diese Aussagen, die wir jetzt gleich hören, inshallah, hat er vor 800 Jahren gesagt. Moment. Ibn Taymiyyah 1200. Ja, vor 300 Jahren. 300. 1700. Ibn Taymiyyah 1200. 1800. 800. Wenn Saud gegründet wurde? Ja. 1800. Circa 300 Jahre. Circa 300 Jahre. Ist immer noch eine immense Abstand zu der Zeit, die wir heute sind. Und wie gesagt, damals gab es nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und trotzdem herrscht so viel Unwissenheit über diese Wichtigkeit. Denn jeder Muslim, der die Schade ausspricht, denkt, ich bin jetzt Muslim. Und die tragen dieses Muslimsein wie, man kann es schon fast so sagen, wie bei den Juden, dass man sagt, ein Jude ist ein Jude, bleibt ein Jude und er gehört immer zu dem erretteten Volk, zu dem Volk, was auserwählt wurde von Gott, nach ihrer Meinung natürlich. Und heutzutage hat sich das schon sehr, sehr breit gemacht, dass man denkt, dass sobald man die Schahada ausspricht, dass es nichts gibt, was diese Schahada ungültig macht oder was diese Schahada überhaupt gültig macht, dass diese Schahada überhaupt angenommen worden ist von dieser Person, der die Schahada ausgesprochen hat. Und dass man sagt, ja, ich bin Muslim und ich habe Iman in mein Herz, wie auch immer er es definieren mag und wie auch immer er auch Islam definieren mag, weil wir wissen, es gibt heutzutage Muslime, die haben so ein abgeirrtes Verständnis vom Islam. Es gibt ja sogar Vereine, muslimisches Forum homosexueller Männer. Ja, dann, und Leute, die sich ganz klar, wie ich gerade gesagt habe, die haben die Möglichkeit, sich das Wissen anzueignen darüber, die sich ganz klar von der Scharia, also von dem Gesetz Allahs, entsagen und sagen, die Demokratie ist das Zukunftsmodell für das 21. Jahrhundert, auch in unserem Land. Und das ist das Paradebeispiel, das wir heute haben in den arabischen Ländern. Und die Risala, also der Tafsir von dem Sheikh, fängt so an, dass der Sheikh nach der Bedeutung von La ilaha illallah gefragt wurde. Und so antwortete er, wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass diese Aussage den Unterschied zwischen dem Kufr und dem Islam macht. Es ist die Aussage von Taqwa und der festeste Halt, wie er auch von Ibrahim gemacht wurde. Diese erste Aussage, aus dieser ersten Aussage ziehen wir schon die erste Lehre, nämlich, dass die Kalima al-Tawhid der Unterschied zwischen Kufr und Iman ist. Das ist die Aussage, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 Jahre lang in Mekka, also 10 Jahre in Mekka, 3 Jahre in Medina, 13 Jahre lang aufgerufen hat, ohne dass irgendein Erkam kam, ohne dass irgendein Gebot kam. Schweinefleisch haram, Alkohol haram, Sina haram, Gebet wurde erst nach 10 Jahren zur Pflicht. 10 Jahre lang hat er dazu aufgerufen, nur zu dieser Kalima. Und die Mushrikun von damals, dazu kommen wir aber auch noch gleich, nur dass es halt wirklich auch sitzt, weil das ist eine Sache, die meisten Muslime nicht verstanden haben. Weil sie meinen, dass wenn sie La ilaha illallah sagen und sagen, Allah ist der Erschaffer, Allah ist der Versorger, Allah ist der Lenker, also die Rububiya anerkannt haben, aber die Uluhiya, die Anbetung irgendeinen anderen widmen, egal was, ob das der Erschaffung ist oder irgendeine erfundenen Sache oder ein Gestein oder ein Baum oder was auch ich immer, so sagen sie ja, aber die Mushrikun, die haben ja auch gesagt, dass sie die Rububiya, die Herrschaft, einen anderen gegeben haben als Allah. Was aber eine Lüge ist, wie das gleich hier raus ersichtlich wird. Und man muss sich mal vorstellen, wenn das so wäre, also wenn wir jetzt das Gleichnis nehmen von den Leuten, von den Mushrikun, zu denen der Prophet damals Kontakt hatte und die er zu La ilaha illallah aufgerufen hat. Warum haben sie diese La ilaha illallah, dieses Bezeugnis nicht gemacht? Weil sie genau wussten, was damit zusammenhängt. Weil sie genau wussten, wenn ich La ilaha illallah sage, dann muss ich mich allen Göttern entsagen und mich von ihnen lossagen und darf sie nicht mehr als Vermittler oder als Angebetete neben Allah nehmen. Denn er sagt, es steht ja auch im Koran, dass sie dann sagen, dass sie gesagt haben, will er denn alle Götter zu einem Gott machen? Was für eine verwunderliche Sache ist das denn? Und heutzutage sehen wir, dass in diese gleiche Falle sind die Muslime hereingefallen. Und ich sage Muslime, weil sie sich den Islam zuschreiben. Ob sie in Wahrheit immer noch Muslime sind oder Muschrikun sind, das ist ein anderes Thema. Und er sagte hier weiter, und er zitiert ein Ayat, in dem er sagt, und er machte es, also La ilaha illallah, zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Das hat Ibrahim a.s. zu seinen Leuten gesagt. In Surah Al-Zuhruf, Surah 43, Ayah 28. Wie auch hier ziehen wir jetzt wieder eine Lehre heraus. Und zwar, dass La ilaha illallah ein bleibendes Wort sein soll. Unter den Nachfahren von Ibrahim a.s. Und dieser Aufruf von allen Propheten und speziell von den sag ich mal, großen Propheten, den Ibrahim a.s., Isa a.s., Muhammad a.s., ist es immer wieder unter den Völkern zu einer Bekämpfung gegen dieses Bezeugnis gekommen, gegen die Propheten. Und warum das so war, habe ich gerade schon erwähnt, weil sie erkannt haben, was La ilaha illallah bedeutet. Und Sheikh Nasruddin al-Albani hat gesagt, die Muschrikun von damals wussten ganz genau, was La ilaha illallah bedeutet und was damit für Konsequenzen zusammenhängen. Und deswegen haben sie diese Shahada nicht ausgesprochen. Heutzutage sprechen die Muslime die Shahada aus und umgekehrt, wissen aber deren Bedeutung überhaupt nicht. Und dann sagt er, wie auch immer, was hier gemeint ist, dass man es nicht nur ausspricht mit der Zunge, wobei man unwissend über die Bedeutung ist. Denn wahrlich, die Heuchler sagen La ilaha illallah, sie beteten und gaben Spenden. Aber sie sind unter den Kuffar im tiefsten Teil des Höllenfeuers. Vielmehr ist gemeint, dass man diese Aussage ausspricht, während man dieses mit dem Herzen versteht und es und die Leute liebt und jene hasst und Feindschaft zeigt, die dieser Aussage der Kalima Tauhid widersprechen. Hier ist wieder eine Lehre, die wir daraus ziehen können. Nämlich, es ist erforderlich, dass man die Bedeutung kennt, es bestätigt und nicht nur eine Aussprache ist. Die Shahada ist nicht nur eine Aussprache, die ohne Bedeutung und ohne Überzeugung ist, sondern die Shahada ist, weil sie so wichtig ist, weil sie das Fundament unserer Religion ist, eigentlich ja, das Fundament unserer Religion, der Religion überhaupt, ist so wichtig, dass man die Bedeutung versteht und dass man sie verinnerlicht und was daraus noch kommt, hat der Sheikh auch gesagt, dass man diese Aussage ausspricht, während man dieses mit dem Herzen versteht und die Leute liebt, die diese Shahada ausgesprochen haben und es verstanden haben. Und dass man jene hasst und Feindschaft zeigt, die dem widersprechen. Also jede, auch wenn sie sich dem Islam zuschreiben, aber gegen diese Shahada vorgehen, durch Taten, durch Worte, durch Stillschweigen, so muss man diese Leute auch hassen und man muss auch Feindschaft gegen sie zeigen. Und man denkt sich dann, wie kann das sein, dass man ein Muslim, der diese Shahada ausspricht, dass man Feindschaft gegen ihn haben soll? Er ist doch auch ein Muslim. Ich weiß nicht, ob das Beispiel, was ich jetzt bringe, so angemessen ist, aber was mir eingefallen ist, es gibt ja in den meisten Ländern gibt es ja diese Fußballclubs und die haben ja auch alle Fans. Und normalerweise, wenn dann die Fans von einem Spiel zum anderen Spiel fahren und man sieht sich gegenseitig, dann freut man sich und man sagt, hier, der ist auch Dortmunder, der gehört zu uns und wenn er angegriffen wird, dann verteidigt man ihn auch. Aber wenn diese Leute, wenn sich herausstellt, dass das Hooligans sind, die den Ruf des Vereins und der Fans schaden, dann nimmt man von den Abstand und man spricht gegen sie und man zeigt sie sogar auch noch an und verrät sie in Anführungsstrichen, weil man den Schaden von ihrem Club abhalten will. Und das macht man für die Dunya, für den Fußballclub. Und so ist es mehr, dass man das auch für die Shahada macht. Und dann sagt er hier ein Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer La ilaha illallah aufrichtig sagt und in einer anderen Überlieferung aufrichtig vom Herzen und in einer anderen Überlieferung wahrhaftig von seinem Herzen. Und in einem anderen Hadith, wer La ilaha illallah sagt und den Kufr gegen allen dem, was neben Allah angebetet wird, begeht. und andere Hadithe, die darauf hindeuten, dass die meisten Leute unwissend gegenüber dem Bezeugnis sind. Das ist wirklich Fakt. Und er redet hier, wie wir gerade gesagt haben, in einer Zeit, die 300 Jahre schon vergangen ist. Und heute, obwohl wir in der Lage sind, uns darüber Wissen anzueignen, sind noch mehr Muslime unwissend über die Shahada, über das Glaubensbekenntnis, was sie eigentlich in den Islam gebracht hat und was eigentlich dafür verantwortlich ist, dass man in Jannah kommt und was sich vor, dass sich vor Jahannam schützen sollte. Und trotzdem sind die meisten Muslime so unwissend darüber. Das ist so gravierend, dass wenn wir jetzt darüber gesprochen haben und wenn wir das, was wir jetzt hier, nur diese vier Seiten, die der Scheich in dieser kurzen Antwort gegeben hat, uns verinnerlichen und es verstanden haben, dann gehören wir zu einer Gruppe von den 1,8 Milliarden Muslime, die sich dem Islam zuschreiben, die in der großen Unterzahl sind. Das heißt, wenn wir verstanden haben, was La ilaha illallah wirklich bedeutet und beherzigt haben und das lieben, die Leute lieben und diejenigen hassen und Feindschaft gegenüber denen zeigen, die diesen Shahada entgegenwirken, dann gehören wir zu einer Gruppe, die im höchsten Maße von der Anzahl her zu der ganz kleinsten Gruppe gehört. Sogar unter denen, die fünfmal am Tag beten. Denn auch viele, die fünfmal am Tag beten, haben die Shahada nicht verstanden. Das ist auch wirklich eine sehr komische Sache. Denn sie setzen sich mit diesem Thema Fiqh so stark auseinander und recherchieren mit, wann ist mein Wudu ungültig und wenn ich das mache im Gebet, ist mein Gebet ungültig. Aber sie machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass die Shahada, das Fundament deiner Religion, genauso ungültig und kaputt gehen kann, wie dein Wudu und dein Salah. Das haben die meisten Muslime nicht verstanden. Und dann sagt der Scheich, so wisse, dass diese Aussage Ablehnung und Bestätigung beinhaltet. Das ist auch eine Lehre, die wir daraus ziehen. Denn La ilaha ist eine Ablehnung. Ist eine Ablehnung gegen all das, was neben Allah angebetet wird. Das nennt man auch, wenn wir in den Koran schauen, dann sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala, und wer den Kufr gegen den Tarut macht und den Iman an Allah, der hat den festesten Halt. Und La ilaha ist der Kufr gegen den Tarut. La ilaha bedeutet, dass wir all das ablehnen, was neben Allah angebetet wird. Und auch die ablehnen, die neben Allah andere anbeten. Das ist die Ablehnung. Und illallah, dass die Anbetung einzig und allein nur Allah gewidmet wird, das ist die Bestätigung. Und die Ablehnung gegenüber jeglicher Anbetung zu anderen außer Allah von den Geschöpfen. Sogar Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Jibril alaihi salam. Ganz zu schweigen gegenüber anderen wie den Awliya und den Rechtschaffenen. Es gibt Awliya und es gibt Rechtschaffene. Die sind aber nochmal eine Stufe niedriger als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und als die Malaike. Ganz zu schweigen von denen, die dazu aufrufen, dass man sie anbetet und sie selber sind Kuffar. Ganz zu schweigen davon. Und wenn du das verstanden hast, dann denke über diese Uluhiya, diese Dienerschaft nach, die Allah für sich selbst bestätigt hat und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Jibril alaihi salam abgelehnt hat. Sie haben noch nicht mal einmal Anteil daran im Gewicht eines Atoms. Atoms habe ich jetzt hier genommen. Damals hat man das übersetzt mit Senfkorn, weil das war das Kleinste, was man gewusst hat, dass das Kleinste war, was es gibt. Aber heute wissen wir, dass es eine kleinere Substanz gibt und das ist der Atom. Und sie haben noch nicht mal einen Atom an Anteil an dieser Uluhiya, an dieser Dienerschaft. Und nun wisse, dass diese Uluhiya jene ist, welche die Allgemeinheit der Leute unserer Zeit als das Geheimnis oder Wilaya, Gefolgschaft nennen. Und das Ilah bedeuten soll, dass der Wali das Geheimnis des Verborgenen besitzt. Und er ist es, den sie dann Al-Faqir, Sheikh, Seyyid und so weiter nennen. Dies ist, weil sie denken, dass Allah damit zufrieden ist, indem er seiner Schöpfung einen Rang gibt, damit man auf sie hofft, bei ihnen um Unterstützung bittet und sie als Vermittler nimmt zwischen sich und Allah. Die Muschrikin unserer Zeit behaupten, dass diese Heiligen die Vermittler sind. Sie nennen sie Al-Awwalun Al-Aliha, die als erster Angebetete. Denn nach ihrer Ansicht ist ein Vermittler ein Ilah. Ja, also sie, die Muschrikun von damals, zur Zeit des gelernten Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, haben die Uluhiya, die meisten, als das Geheimnis und als Wilaya Gefolgschaft und Ilah haben sie als Wali, das Geheimnis, gedeutet. Und derjenige, der dieses Geheimnis besitzt, haben sie dann Al-Faqir, Sheikh und Seyyid genannt. Und deswegen haben sie ihnen die Anbetung gegeben, weil sie dachten, er ist doch ein Ilah, den wir als Vermittler nehmen können zwischen uns und Allah. Das war deren Fehlverständnis. Und trotzdem, wir sehen hier, dass der Sheikh Muhammad Abdul Wahhab nicht gesagt hat, die Muslime unserer Zeit behaupten, dass diese Heiligen die Vermittler sind. Er hat hier ganz klar gesagt, die Mushrikin unserer Zeit behaupten, dass diese Heiligen die Vermittler sind. Und das ist die Uluhiya. Wie auch immer, wenn eine Person La ilaha illallah sagt, dann wird damit ein Vermittler geleugnet. Derjenige, der La ilaha illallah sagt, hat eigentlich durch diesen Ausspruch gesagt, dass er alle Vermittler zwischen sich und Allah verleugnet und ablehnt. Denn das heißt ja, es gibt keine Anbetung außer gegenüber Allah. Aber wenn du einem Vermittler diese Rechte gibst, die nur Allah gehören, dann hast du deine Ibadah einem anderen gewidmet und dann hast du genau das Gegenteil gemacht, was du mit deiner Shahada eigentlich machen solltest. Mit der Shahada, la ilaha illallah, hast du eigentlich erst geleugnet, dass es einen Vermittler gibt oder geben darf zwischen dir und Allah. Aber wenn du diese Tat machst, dann hast du genau das Gegenteil gemacht, was du gerade mit deiner Zunge ausgesagt hast. Und du bist vielleicht entschuldigt. Damit dies richtig verstanden wird, musst du folgende zwei Dinge wissen. Erstens, dass du weißt, dass diese Kuffar, gegen die der Gesandte Allahs gekämpft hat und getötet hat, sich ihren Besitz ermächtigt hat und erlaubt hat, ihre Frauen zu nehmen. Diese haben den Tauhid al-Rububiyya, die Einzigartigkeit in der Herrschaft, bestätigt für Allah. Was bedeutet, dass niemand erschafft, niemand versorgt, niemand lebendig macht, niemand sterben lässt und niemand die Angelegenheiten regelt, außer Allah. Das haben sie bestätigt, die Mushrikun. Das ist eine sehr verwunderliche Sache, dass man das wirklich, das muss man sich wirklich, da muss man sich wirklich mal Gedanken drüber machen, dass die Mushrikun von damals tatsächlich das bestätigt haben und sogar darüber hinaus auch noch Namen und Attribute von Allah, wie zum Beispiel, dass er sich nach der Erschaffung über den siebten Himmel, über den Thron, erhoben hat, genau, erhoben hat. Sogar das haben die Mushrikun von damals bestätigt, wobei hier auch schon wieder Muslime genau das Gegenteil machen. Und hier, aus diesem Satz sehen wir, dass die Bestätigung der Rububiyya, dass man also sagt, ich glaube daran, dass Allah der Einzige ist, der erschafft, der versorgt, der lebendig macht, der sterben lässt und der die alle Angelegenheiten regelt im Universum. Ich glaube daran, ich bin fest davon überzeugt, dass das alleine nicht ausreicht, dass du Muslim bist. Das alleine reicht nicht aus, dass du dafür den Eintritt ins Paradies verdient hast. Und jetzt sagen wir, dann hat der Sheikh Ayat genannt, unter anderem, sag, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Und wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten? Und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Wer sagt, der Prophet sagt das zu den Mushrikun. Der sagt das zu den Mushrikun, diesen Satz. Wer versorgt euch vom Himmel, von der Erde, wer verfügt über Gehör und so weiter? Wer bringt das Lebendige aus dem Toten, das Tote aus dem Lebendigen hervor? Er sagt das zu den Mushrikun. Und sie sagen als Antwort, Allah, nur Allah macht das. Es gibt keinen anderen. Und trotzdem hat Allah und der Prophet sie immer noch als Mushrikun, als Götzenanbeter beurteilt. Sure Yunus, Sure 10, Ayah 31. Dies ist eine wichtige und ein gewaltiges Prinzip, denn die Kuffar wussten und bestätigten dies. Aber trotzdem hat es deren Blut und Reichtum nicht haram gemacht. Sie pflegten auch Sadaka zu geben und unterließen verbotene Dinge aus Angst vor Allah. Sogar haben sie Tawaf gemacht um die Kaaba. Die zweite Angelegenheit. Das, was sie zu Kuffar machte und ihr Blut und Reichtum für Halal, war die Tatsache, dass sie nicht den Tauhid al-Uluhiyya für Allah bezeugten, welcher darin bestand, dass sie neben Allah andere angerufen haben und in andere Hoffnung gesetzt haben, neben Allah. Dass man keinen anderen um Hilfe ersucht, für keinen schlachtet und schwören, außer bei Allah und zu ihm. Weder einem Engel noch einem Propheten. Denn wer auch immer dies macht, ist ungläubig geworden. Das ist der Grund hinter dem Kufr. Dass sie die Hoffnung neben Allah in andere gesetzt haben. Dass sie Hilfe gesucht haben bei anderen außer Allah. Dass sie geschlachtet haben bei anderen außer Allah. Dass sie geschworen haben bei anderen außer bei Allah. Um die Sache abzurunden, wisse, dass die Muschrikin, die der Prophet bekämpfte, die Rechtschaffenen, wie die Engel, Isa, Uzair und andere Aulia, anzurufen pflegten. Und dies war der Grund ihres Unglaubens. Trotz ihrer Bestätigung, dass Allah der Erschaffer, Versorger und Lenker aller Angelegenheiten ist. Also die Muschrikun, das was sie zu Muschrikun gemacht hat, war, dass sie rechtschaffende Personen angerufen haben, wie Isa a.s., wie die Engel, wie Aulia, die wirklich einen hohen Rang bei Allah gehabt haben. Diese Leute haben sie angerufen. Und das war der Hauptgrund, das war der Grund, warum sie zu Kuffar, zu Muschrikun geworden sind oder geblieben sind, je nachdem, wie man es betrachtet. Wenn du dies verstanden hast, dann hast du die Bedeutung von La ilaha illallah verstanden. Und weißt dann, dass wenn jemand einen Propheten oder einen Engel anruft oder sein Vertrauen in sie setzt oder Hilfe von ihnen ersucht, hat den Islam verlassen. Denn dies ist der Kufr, weswegen der Prophet die Kuffar bekämpft hat. Also die Natur des Schirk und Kufr ist das. Wenn nun einer der Muschrikun sagt, wir wissen, dass Allah der Erschaffer, Versorger und Lenker ist, doch es kann sein, dass die Rechtschaffenen einen hohen Rang bei Allah haben, so rufen wir sie an, schwören und ersuchen Hilfe bei ihnen, weil wir ihren Einfluss und Fürsprache benötigen. Wir verstehen durchaus, dass Allah der Erschaffer und Lenker ist. Das ist die Antwort, die wir zu den Muschrikun geben sollen. Das hat der Scheich gesagt, dass wenn einer kommt und sagt, ja, aber ich glaube doch daran, dass Allah der Erschaffer ist, der Versorger, der Lenker aller Angelegenheiten ist. Aber ich nehme diese Aulia, diese Leute, die einen hohen Rang haben bei Allah, nur als Vermittler, in Anführungsstrichen nur als Vermittler, damit sie für uns ihren Einfluss und ihre Fürsprache machen können. So sagt zu ihnen, die Antwort ist, diese Aussage von dir ist der Mezheb, ist der Weg von Abu Jahl und seinesgleichen. Denn sie riefen Isa und Uzair, die Engel und die Aulia an, aus genau den gleichen Absichten. Das war genau deren gleichen Absichten. Es gibt auch ein Werk von dem Scheich, das heißt Kesh al-Shubuhat, Widerlegung der Scheinargumente. Das ist auch ein sehr, sehr berühmtes Werk von ihm, wo er Schritt für Schritt auf die Argumente der Muschrikin von seiner Zeit eingegangen ist, die sie vorgebracht haben, um zu unter ihren Argumenten, unter ihren Scheinargumenten sozusagen, zu zeigen, dass es sehr wohl zulässig ist, Vermittler neben sich und Allah zu nehmen und dass das nicht eine Sache ist, die sie aus dem Islam schmeißt. Allah der Höchste sagt in der ungefähren Bedeutung, sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Diejenigen aber, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten über das, worüber sie uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher Ungläubiger ist. Surah Az-Zumar, Surah 39, Ayah 3. Weiter sagt Allah SWT in ungefähren Bedeutung, sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt. Und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was ihr nicht kennt? Weder in den Himmel noch auf der Erde. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Surah Yunus 10, Ayah 18. Also die Leute, die sie anrufen, die können weder von sich Schaden abbringen, noch können sie sich selber nutzen. Das war ja auch, wir sehen das ja auch in der Sira des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als man ihnen Schaden zufügte. Wenn er gewusst hätte, wie er sich vor Schaden nützt, also wie er sich vor Schaden bewahren könnte oder sich selber nützen könnte, dann hätte er doch auf jeden Fall einen Weg gewählt, dass ihn keiner schaden kann und dass er selber Nutzen hat. Und auch die Malaika sind von der Allmacht Allahs abhängig. Kein Engel kann für sich selber Schaden ableiten oder Nutzen bringen, außer nur durch die Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es einzig und allein nur erlaubt, bei Allah Allah zu bitten, uns vor Schaden zu schützen und uns Nutzen zu bringen. Wenn du nun hierüber gut nachgedacht hast und verstanden hast, dass die Kuffar Tauhid al-Rububiyya bestätigt haben für Allah, während sie Isa, die Engel und die Auliya angerufen haben mit der Absicht, dass sie sie zu Allah näher bringen und für die Fürsprache einlegen und dass sie, insbesondere die Christen, Allah Tag und Nacht dienen und sich der Dunya entziehen, von all dem Spenden, was sie haben, zurückgezogen von den Menschen in ihrer Mönchszelle. Doch trotz alledem sind sie Kuffar, Feinde von Allah, für immer in der Hölle, wegen ihrem Glauben an Isa und andere Aulia, die sie anrufen, schlachten und schwören. Sie haben sich zurückgezogen, sie haben Ibadah gemacht, Tag und Nacht. Aber weil sie diese Sache gemacht haben, weil sie andere angebetet haben außer Allah, deswegen sind sie Kuffar, deswegen sind sie Mushrikun und deswegen kommen sie für immer und ewig ins Höllenfeuer. Das ist einer der weiteren Natur des Kufr und des Schirk. Und dann mag man vielleicht den Protest machen und sagen, aber die waren noch gute Menschen und die waren noch zurückgezogen und haben noch gute Taten gemacht. Aber die schlechteste Tat haben sie gegenüber Allah gemacht. Und das war der Grund, und das ist der erste Grund, oder die erste Pflicht, die wir zu machen haben, dass wir die Rechte Allahs einhalten. Dass wir also das Recht der Anbetung einzig und allein nur Allah subhanahu wa ta'ala zugeben. Und dass wir davon Abstand nehmen, irgendeinen anderen der Anbetung geben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Darunter gibt es Sachen, die Allah verzeiht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er alle Sünden verzeiht, außer dem Schirk. Und das auch mit dem Hinweis, dass derjenige, der Tauba macht, bevor er stirbt, dass dieser Schirk auch verziehen wird. Aber Voraussetzung ist die Tauba, die aufrichtige Tauba, die aufrichtige Reue. Wenn du dies alles verstanden hast, dann wird für dich die Charakteristik des Islam und der Ruf der Propheten klar. Und du wirst realisieren, dass die meisten Leute sich davon entfernt haben. Die meisten Leute haben sich davon entfernt. Vor 300 Jahren. Du wirst wahrhaftig die folgende Aussage verstehen. Der Islam begann fremd und er wird wieder fremd zurückkommen, so wie er begann. Überliefert in Sahih Muslim und Ibn Majah. Damals, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Ruf kam, dass es keinen gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Was haben die Mushrikun gesagt? Das, was er sagt und womit er gekommen ist, ist wahrlich was sehr Fremdes. Sowas haben wir noch nie vorher gehört. Obwohl das eigentlich der Ruf von Ibrahim a.s. genau das gleiche war. Aber sie haben es vergessen. Sie haben es umgeändert durch den Einfluss von Shaitan. Und heutzutage ist es genauso fremd. Wenn wir sagen, ersuche nicht die Shafa'a, die Fürsprache von unserem Propheten, sondern ersuche die Fürsprache von Allah. Schlachte für niemanden außer für Allah. Schwöre nicht bei etwas anderem außer bei Allah. Was sagen sie dann? Was sagen sie dann, wenn du das sagst? Was sagen sie dann zu dir? Was bist du dann? Wahhabi. Wahhabi. Dann bist du Wahhabi. Wenn du das machst, womit alle Propheten gekommen sind, womit die Propheten ihre ganze Energie reingesetzt haben, so wie zum Beispiel Nuh a.s. 950 Jahre nur zu dieser Kalima Tauhid aufgerufen haben. Wenn du das machst heutzutage, dann bist du ein Fremder, dann bist du ein Wahhabi. So dann bei Allah, meine Brüder, haltet am Fundament eures Dien fest, seinem Anfang und seinem Ende, seiner Wurzel und seinem Haupt, dem Bezeugnis, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. La ilaha illallah. Kenne seine Bedeutung, liebe seine Vertreter und macht sie zu euren Brüdern, auch wenn sie weit entfernt sind. Und begeht den Kufr in die Tawarit. Tawarit ist der Plural von Tarut. Und Tarut ist alles, was neben Allah Ibadah gewidmet wird, während der Angebetete damit zufrieden ist. Zeigt Feindschaft ihnen gegenüber und hasst solche, die sie lieben und sie verteidigt oder kein Kufr gegen sie, gegen die Tawarit begehen oder sagen, ich habe nichts gegen sie oder sagen, Allah hat mich nicht für sie verantwortlich gemacht. Wahrlich, diese hat gegen Allah gelogen, denn Allah hat sie dafür gemacht, und es verpflichtend gemacht, dass man den Kufr in die Tawarit setzt und sich von ihnen lossagt, Barat zeigt. Auch wenn sie die eigenen Brüder oder Kinder sind. Bei Allah, halte daran fest, auf dass du deinen Herrn begegnest ohne ihm etwas beizugesellen. Und das ist wirklich, hier ziehen wir die Lehre aus diesem Abschnitt, die Voraussetzung, in diesem kleinen Abschnitt ist die Voraussetzung der Kalima. Nochmal zum, dass wir das nochmal alles rausziehen. Die Bedeutung ist, dass man Liebe für die Kalima zeigt. Dass man Liebe für die zeigt, die diese Kalima aussprechen und sie umsetzt. Auch wenn sie weit entfernt sind. Zum Beispiel die Bruder Abu Ibrahim kommt aus Usbekistan, setzt aber inshallah, hat Tauhid verstanden, die Kalima Tauhid verstanden, setzt inshallah die Liebe dafür um. Auch wenn er aus Usbekistan kommt, lieben wir ihn dafür. Und das ist unsere brüderliche Liebe, die man allen geben muss, die auf das gleiche Fundament sind. Und jetzt, was ist die weitere Voraussetzung für die Kalima, dass sie gültig ist? Dass man Kufr in die Tawarit, dass man Kufr gegen die Tawarit macht. Wie geht das? Dass man alles ablehnt, was neben Allah angebetet wird. Und das können Steine, das können Engel, das können Propheten, das können Systeme sein, das können Anschauungen sein, das können Herrscher sein. All die, die gegen die gegen das Fundament der Shahada im Widerspruch sind und sich dagegen auflehnen, gegen die müssen wir auch Hass zeigen. Das ist eine der Voraussetzungen für die Kalima. Dass man ihnen Feindschaft gegenüber zeigt und dass man sie hasst. Und dass man die Hass und Feindschaft gegenüber diejenigen zeigen, die diese Tawarit, also die Sachen, die neben Allah und Allah angebetet werden, die lieben. Also Personen lieben die Tawarit. Auch diese Leute, denen muss man gegenüber Hass und Feindschaft zeigen. Das ist eine der Voraussetzungen der Kalima. Oder sie verteidigt. Indem sie sagen, ich habe nichts gegen sie. Ist in Ordnung, wenn du Bäume und Steine und Nasabonjo und Sheikh und was gibt's noch? Schwören, Schlachten, all das, wenn du das für alle, für anderen machst, außer Allah, ja, ich habe nichts dagegen. Das ist deine Sache. Das ist deine, wie sagt man noch auf, gibt's noch so? Deine Angelegenheit und Senbile-Sensor. Das musst du selber wissen. Musst du selber wissen. Ich habe damit nichts zu tun. Musst du selber wissen. Das ist aber, wer das macht, wer das sagt, der hat die Kalima nicht verstanden. Und Allah hat mich nicht für sie verantwortlich gemacht. Obwohl wir wissen, dass sobald wir anfangen, aufhören, mit das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, sobald wir damit anfangen, das zu unterlassen, dann warte auf die Strafe von Allah. Weil das war ein Grund, warum Allah die Juden verflucht hat. Weil sie aufgehört haben, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Und das größte Gut ist der Tawhid. Und das größte Übel zu verbieten ist der Schirk. Wahrlich, dieser hat gegen Allah gelogen, der sowas behauptet. Der hat gegen Allah gelogen. Denn Allah hat sie dafür verantwortlich gemacht und es verpflichtend gemacht, dass man Kufr in die Tawarit setzt und sich von ihnen lossagt, Bara zeigt. So wie Ibrahim a.s. zu seinem eigenen Vater gesagt hat, Inna bura'a umminkum. Ich sage mich los von dir, o mein Vater und allen anderen die neben Allah etwas anderes angebetet haben. Ibrahim a.s. hat zu seinem eigenen Vater das gesagt. Und hier steht auch wenn sie die eigenen Brüder oder Kinder sind. Und das ist auch im Einklang mit dem Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr werdet nicht feststellen, dass diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, diejenigen lieben, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen, seien es ihre Väter, ihre Brüder oder ihre Söhne. Was heißt jetzt, wie können wir das jetzt sehen, dass wenn Allah sagt, die sich Allah widersetzen? Wer widersetzt sich Allah am meisten? Natürlich derjenige, der neben Allah etwas anderes anbetet als er. Jetzt macht ja eine Dua. O Allah, lass uns als Muslime sterben und lass uns bei den Rechtschaffenen aufgenommen werden. Amen. Dann sagt er hier, wir beenden unsere Worte mit einem Ayah, die Allah in seinem Buch erwähnt, um klarzustellen, dass der Kufr von den Mushrikun unserer Zeit gewaltiger ist als der Kufr derjenigen, gegen die der Gesandte Allahs gekämpft hat. Und auch hier sehen wir wieder, dass der Scheich nicht gesagt hat, um klarzustellen, dass der Kufr von den meisten, von den Muslimen in unserer Zeit, sondern er hat gesagt, von den Mushrikin unserer Zeit gewaltiger ist als der Kufr derjenigen, gegen die der Gesandte Allahs gekämpft hat. Allah der Höchste, sagt in der ungefähren Bedeutung, und wenn euch auf dem Meer ein Unheil widerfährt, entschwinden euch diejenigen, die ihr außer ihm, außer Allah, anruft. Aber nachdem er euch ans Festland errettet hat, wendet ihr euch von ihm ab. Der Mensch ist eben sehr undankbar. Und das ist natürlich, aus diesen Eier können wir natürlich sehr viel Nutzen noch mehr rausziehen. Unter anderem, dass der Mensch wirklich sehr undankbar und vergesslich ist. Sura al-Isra, Sura 17, Ayah 67. Ihr habt also gehört, was Allah erwähnt hat. Als die Kuffar in Bedrängnis waren, verließen sie ihre Führer und Scheichs und ersuchten sie nicht um Hilfe. Vielmehr waren sie aufrichtig Allah gegenüber, ohne ihm Partnerarbeit zu gesellen, und baten ihn allein um Hilfe. Ikhlas, mit Aufrichtigkeit haben sie Allah um Hilfe gesucht. Auf dem Wasser, wo sie in Bedrängnis, wo sie in Not waren, wo die Wellen so hoch waren und das Schiff am Wackeln war. Was haben sie gemacht? Sie haben all ihre Aliha, all ihre Angebeteten, die sie normalerweise angebetet haben, haben sie beiseite gelassen und haben einzig und allein nur Allah angebetet, mit Aufrichtigkeit. Aber sobald sie wieder am Festland waren, haben sie wieder angefangen, ihre Aliha, ihre Götzen sozusagen anzubeten. Vielmehr waren sie aufrichtig Allah gegenüber, ohne ihm Partner beizugesellen, und baten ihn alleine um Hilfe. Doch als sie wieder sicher waren, begingen sie wieder Schirk. Du kannst also sehen, dass die Mushrikun unserer Zeit und unter ihnen behaupten einige, dass sie zu den Leuten des Wissens gehören, welche der Dunya entsagt haben, sich große Bemühungen hingeben. Wenn sie sich in Bedrängnis befinden, dann fangen sie an, bei anderen als Allah um Hilfe zu ersuchen. Wie Ma'ruf oder Abdul Qadir al-Jilani oder andere wie Zaid ibn al-Khattab oder al-Zubayr oder diejenigen, die größer sind als sie, wie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Sie ersuchen Hilfe von anderen als Allah, und was noch viel gewaltiger und verheerender ist, ist die Tatsache, dass sie Hilfe bei den Tawarit suchen. Bei den Tawarit selber. Nicht nur, dass sie keinen Kufr gegen die Tawarit machen, sie gehen auch noch hin und suchen Hilfe bei den Tawarit. Bei denen, die bei Allah Kuffar sind. Den Kuffar und den Murtaddin, wie Shamsan, Idris, auch Al-Ashkar genannt, Yusuf und dergleichen. Ich weiß nicht, welchen Yusuf er hier gemeint hat. Und so hat der Sheikh diese kurze Antwort beendet, indem er gesagt hat, Wallahu a'lam walhamdulillah awwalan wa akhiran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Und hier können wir wirklich, also das könnten wir eigentlich, ich würde mal so sagen, alle zwei Monate nochmal wiederholen. Weil das wird immer wieder vergessen und immer wieder kommen Leute, die das zum ersten Mal hören. Ach so, das wusste ich ja noch gar nicht, dass ich nicht neben Allah anbeten, anrufen darf, keine Vermittler nehmen darf. Und dass dadurch eventuell auch meine Shahada und mein Islam ungültig wird. Das ist unglaublich, ist das. Oder nicht? Dass man sich wirklich hinsetzt und solche Fiqh-Bücher wälzt und sich damit Tag und Nacht auseinandersetzt, aber dein Fundament lässt du komplett auseinander. Ich bin ja schon Muslim, mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja schon La ilaha illallah gesagt. Was sollte mir schon passieren? Ja. Das war's. Afikum barakallah. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilayk.